Abschnitt 19 aus Leben auf dem Mississippi, nach dem fernen Westen, von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Nach langen Jahren. 21 Jahre waren gekommen und gegangen, seit ich zuletzt aus den Fenstern eines Ruderhauses geblickt hatte. Da ergriff mich plötzlich eine unwiderstehliche Lust, den Fluss wiederzusehen, die Dampfboote und die alten Kameraden, die etwa noch am Leben sein mochten. Kurz entschlossen brach ich um die Mitte April nach dem Westen auf. Ich kam gegen Abend nach St. Louis, wo ich im Südhotel abstieg. Das ist ein gutes Gasthaus, auch nicht zu neumodisch, was besonders bei den Billardtafeln zutage tritt, die noch aus der silurischen Erdperiode stammen, während die Kugeln und Cues der Tertiärformation angehören. Aber solche Altertümer sieht man immer gern, sie machen das Leben behaglich. Auch das Trinkwasser hatte sich nicht verändert und sah noch ebenso gelbbraun aus wie früher. Daran ist der Missouri schuld, der die Ufer unterwühlt und die Erde mit fortschwemmt. Lässt man sein Glas eine halbe Stunde stehen, so scheidet sich das Wasser vom festen Lande, wie bei der Erschaffung der Welt. Aber die Einheimischen warten nicht darauf, sondern rühren beides untereinander und trinken den Schlamm wie Haferschleim. Das fällt jedoch den Fremden schwer. Am nächsten Morgen fuhr ich bei Regenwetter aus, um mir die Stadt anzusehen, fand aber nicht viel Neues. Das kam wohl daher, weil in St. Louis, wie in Pittsburgh und London, fortwährend eine schwarze Wolke von Kohlenrauch über den Häusern schwebt und alles Neue gleich alt macht. In Wirklichkeit hatte sich die Stadt sehr verändert. Sie war fast doppelt so groß als zu meiner Zeit und zählte 400.000 Einwohner. Die schönen, vornehmen Wohnhäuser inmitten grüner Rasenplätze, viele prachtvolle öffentliche Gebäude, der Waldpark, der botanische Garten, die glänzende Straßenbeleuchtung, das alles war seitdem entstanden. Den größten Umschwung fand ich aber auf dem Hafendamm, jedoch im rückschrittlichen Sinne. Wo ich gewohnt war, meilenlange Reihen von Dampfschiffen in voller Tätigkeit zu sehen, lagen jetzt nur noch 5 oder 6 im Halbschlaf. Der lustige Flussschiffer, der vormals hier eine so große Rolle spielte, war wie aus der Welt verschwunden. Sein Geschäft ist ihm genommen, seine Macht ist aus. Er ist in der großen Masse untergegangen und arbeitet mit in der allgemeinen Tretmühle. Ein paar träge Dampfer, eine endlose leere Werft, ein Neger, der lang ausgestreckt seinen Rauschfisch lief, und weit und breit lautloses Schweigen. Sonst war nichts von den mächtigen Kauffahrteiflotten übrig geblieben, die hier in friedlichem Wettbetrieb miteinander rangen. Das schlechte Pflaster und der schuhtiefe Schmutz auf dem Dammweg waren mir wohl bekannt, aber mir fehlten die zahllosen Rollwagen und Karren, die sich stoßenden und drängenden Menschen, die Berge aufgetürmter Frachtgüter. Wo waren die hingeraten? Eisenbahn und Schlepper hatten die Sache sehr gründlich in Angriff genommen. Diese trostlose Verödung war ihr Werk. Auch die Riesenbrücke, deren Bogen sich über unseren Häuptern wölbten, trug einen Teil der Schuld an der Zerstörung. St. Louis ist eine blühende Stadt, die stetig fortschreitet, deren Wohlstand wächst, aber ihre Flussschifffahrt liegt im Todesschlaf und für sie gibt es kein Auferstehen. Die Dampferfahrt auf dem Mississippi nahm 1812 ihren Anfang und entwickelte sich dann in einem Zeitraum von 30 Jahren zu ganz außerordentlicher Ausdehnung und einem großartigen Verkehr. Nach abermals 30 Jahren war sie tot. Wahrlich, ein ungewöhnlich kurzes Leben für eine Schöpfung von solcher Erhabenheit. Die veralteten Kielboote fielen den Dampfern zum Opfer, welche die Reisenden in höchstens 8 Tagen nach New Orleans beförderten. Als jedoch die Eisenbahn in 2 bis 3 Tagen das leisteten, wozu die Dampfboote eine Woche brauchten, war es um letztere geschehen. Dem ehemaligen Güterverkehr aber machte eine Unzahl von Schleppdampfern ein Ende, die 6 oder 7 Schiffsladungen auf einmal für so geringe Kosten den Strom hinab beförderten, dass von einem Wettbewerb der Dampfboote gar keine Rede mehr sein konnte. Mein ursprünglicher Plan war gewesen, mich in jeder Stadt zwischen St. Louis und New Orleans kurze Zeit aufzuhalten. Doch das musste ich mir aus dem Sinne schlagen, denn die Lokalboote von früher gibt es nicht mehr. Nur in längeren Pausen verkehren noch Paketboote zwischen bestimmten Städten. Es traf sich glücklich, dass der Goldstaub noch am selben Abend abfahren sollte. Das Boot war sauber und bequem. Ich belegte einen Platz bis Memphis und wir dampften pünktlich um 8 Uhr in den Fluss hinaus. Als wir in der dichten Finsternis nach dem anderen Ufer hinüberhielten, blitzte plötzlich ein blendender Strahl elektrischen Lichtes von unserem Vorderdeck auf und beleuchtete das Wasser und die Speicher am Lande mit Tageshelle. Die Zeiten der flackernden, rauchenden, tröpfelnden Pechfackeln, die doch kein Licht verbreiteten, sind für immer vorbei. Die Fahrt von St. Louis bis Kairo, eine Strecke von 200 Meilen, verlief aufs Angenehmste. Die Hügel an beiden Ufern des breiten Flusses prangten im Frühlingsschmuck. Es wehte eine leichte Brise und das Wetter war sonnig und klar. Den ganzen folgenden Tag dampften wir weiter den Mississippi hinunter und begegneten nur einem einzigen Dampfboot, das obendrein, wie ich durch das Fernrohr erspähte, meinen Namen trug. Eine so hohe Ehre war mir bisher noch nicht widerfahren. Früher hätten bei solchem Wasserstande meilenlange Holzflöße und Kohlenleichter zu Dutzenden den Strom bedeckt, nebst zahlreichen kleinen Handelsbooten, die von Farm zu Farm segelten, mit der ganzen Familie des Eigentümers an Bord. Von alledem ist aber keine Spur mehr vorhanden. Bei Sinken der Nacht näherten wir uns der ebenso berüchtigten wie gefürchteten Plummspitze. Aber sie war kein Gegenstand des Schreckens mehr. Die heutige Regierung hat, sozusagen, aus dem Mississippi einen 2000 Meilen langen Fackelzug gemacht. Am Anfang und Ende jener Windung brennt ein helles Leuchtfeuer. Man fährt eigentlich nie im Dunkeln. Überall sind Lampen angezündet. Voraus, achteraus und querab. Es ist eine förmliche Verschwendung damit getrieben, denn die Leuchtfeuer finden sich auch an Stellen, wo nun und nimmermehr eine Untiefe gewesen ist, noch sein wird, und wo jedes Dampfschiff, das den Weg nur einmal gemacht hat, sich mit Leichtigkeit zurechtfinden kann. Das ist alles recht schön und gut, auch sehr bequem für die Schifffahrt, aber das Lotsenhandwerk hat dadurch seine ganze Romantik verloren. Wenn früher das Boot bei stockdunkler Nacht aus dem Ruder lief, um in die Wälder hineinzudampfen, so gab das aufregende Momente für den Steuerer. Nicht weniger beängstigend war es, sich in dichter Finsternis durch ein enges Fahrwasser hindurchzuwinden. Aber jetzt kommt das nicht mehr vor. Das elektrische Licht blitzt auf, verwandelt im Nu die Nacht zum hellen Tage und alle Gefahr und Aufregung hat ein Ende. In unserer Zeit fortwährend der Neuerungen hat die Ankerlinie den Kapitän über den Lotsen gestellt, indem sie jenem ein höheres Gehalt gibt. Das war schon an sich ein starkes Stück, aber damit nicht genug, ist auch noch die Verordnung erlassen worden, dass der Lotse auf dem Posten bleibt und seine Wache weitergeht, mag nun der Dampfer am Ufer anlegen oder in Fahrt sein. Einst waren wir die Vornehmsten auf dem Flusse, jetzt darf unser eins nicht mehr zu Bette gehen, während die Ladung zu Hunderten von Tonnen an Bord geschafft wird. Nein, wir müssen im Steuerhäuschen sitzen und obendrein die Augen offen halten. Wahrhaftig, so behandelt man kaum den gewöhnlichsten Steuermann oder Maschinisten. Die Regierung hat unserem Beruf alle Romantik genommen, die Ankerlinie aber nimmt uns Rang und Würde. Bei Nacht sah die Plummspitze noch gerade so aus wie ehedem, nur dass jetzt Leuchtfeuer in der Kreuzung brannten und eine Menge anderer Lichter auf der Spitze und am Ufer entlang. Die letzteren blinken herüber von der Flotte der Vereinigten Staaten Strombaukommission und aus den Wohnhäusern und Büros, die dort am Lande für ihre Beamten gebaut worden sind. Die Militäringenieure der Kommission haben die Arbeit übernommen, den Mississippi umzumodeln und zur Ordnung zu bringen. Eine Aufgabe, die fast so groß und erhaben ist, wie das Werk, ihn ursprünglich zu erschaffen. Man legt Fangdämme an, um die Strömung abzulenken, errichtet Deiche, welche sie in engere Grenzen einzwängen, und noch andere Deiche, um den Fluss im neuen Bette festzuhalten. Unzählige Meilen am Mississippi entlang werden die Wälder umgehauen. Man will die Ufer in einer Breite von 50 Metern völlig kahl scheren, um sie dann, wie ein schräges Hausdach, bis zum Tiefwassermark herunter abzutragen und mit Steinen zu belasten. Andere, der Überschwemmung ausgesetzte Strecken schützt man wiederum durch eingerammte Pfähle. Wer aber den Mississippi kennt, wird sich gleich sagen, nicht laut, aber leise, dass 10.000 Strombaukommissionen und wenn ihnen sämtliche Goldminen der Erde zur Verfügung ständen, den eigenwilligen Strom nicht zähmen werden. Er lässt sich nicht Gewalt antun und einengen, man kann ihm nicht befehlen, fließe hier, fließe dort, und ihn zum Gehorsam zwängen. Ein Uferland, das er fortschwemmen will, vermag niemand zu retten. Jedes Hindernis, das seinen Lauf hemmen soll, reißt er nieder oder springt darüber hinweg und spottet des ohnmächtigen Versuchs. Doch darf man dergleichen nicht unbedingt behaupten. Ein verständiger Mann behält seine Meinung für sich, gegenüber der höheren Weisheit der Herren Ingenieure von der Militärakademie, die an Gelehrsamkeit nirgends ihresgleichen haben. Wenn sie glauben, dass sie den Strom bemeistern können, so tut der Laie am besten zu schweigen und abzuwarten. Ich sprach darüber mit Onkel Mumford, so wurde der zweite Offizier an Bord allgemein genannt, und will hier seine Ansicht genau wiedergeben. Seit 30 Jahren, sagte Onkel Mumford, bin ich Schiffsmat und habe den Strom beobachtet und studiert. Meint ihr, ich hätte mehr davon auf der Militärakademie gelernt? Aus all den Büchern und Lehrstunden in West Point kann man in 4 Jahren mancherlei lernen, das gebe ich zu. Aber den Strom? Bah, wer es glaubt. Ja, wenn's so ein kleiner europäischer Fluss wäre, mit seinem festen Grund und klaren Wasser, das gäbe einen Sonntagsspaß für die Kommission, den einzudämmen, zu pfählen, zu deichen, ihn zu zähmen, zu meistern, hierhin und dorthin zu leiten und ihn so gefügig zu machen, dass er blindlings alles täte, was man von ihm verlangt. Aber mit unserem Mississippi ist das ein ander Ding. Die Leute haben ihre Arbeit in der besten Meinung und mit großer Zuversicht angefangen, aber sie bringen's nicht fertig, verlasst euch drauf. Seht nur einmal näher zu, wie sie's machen. An der Teufelsinsel im oberen Fluss zum Beispiel, da soll das Wasser links herumfließen, statt rechts. Sie errichteten eine Steinmauer und wollten es zwingen. Aber was kehrt sich mein Fluss an eine Mauer? Als sie fertig war, brach er mitten hindurch. Sie können es ja noch einmal versuchen, vielleicht gelingt's dann besser. Am unteren Fluss schlagen sie Spundwände, um die Ufer zu schützen und das Wasser abzulenken. Was hilft's? Es fackelt nicht lang und reißt das Land an einer anderen Stelle mit fort. Will man etwa die Ufer des ganzen Flusslaufes mit Pfählen bestecken? Meiner treu, da täte man besser, man kaufte sich Grund und Boden und machte einen ganz neuen Mississippi. Das käme viel billiger zu stehen. Als noch 4000 Boote den Strom hinunterschwammen, nebst 10.000 riesigen Kohlenleichtern, ungezählten Flößen und Handelskernen, da gab es nicht eine lumpige Laterne von St. Paul bis New Orleans. Heutzutage fahren zwar nur noch ein paar Dutzend Boote auf dem Mississippi und die Flöße und Kohlenleichter sind ganz verschwunden, aber die Regierung tut viel für den Strom und gibt Unsummen aus, um ihn zu beleuchten, auszubaggern und einzudämmen. Wenn es erst einmal überhaupt keine Dampfer mehr auf dem Mississippi gibt, dann hat es die Kommission sicherlich so weit gebracht, dass die Stromfahrt vollkommen gefahrlos ist und man sich dabei so ruhig und geborgen fühlt wie in Abrahams Schoß. Ende von Abschnitt 19.